Am 4. März wurde vor der USA-Botschaft in Großbritannien eine Demonstration gegen die provokatorischen gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas gegen die TVRK Kirisolf und Adler durchgeführt. Daran beteiligten sich die Persönlichkeiten der neuen Kommunistischen Partei Großbritanniens, der britischen Songun-Politik-Studiengesellschaft, der britischen Sozialideologie-Studiengruppe und der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und die Massen. Der Vorsitzende der britischen Songun-Politik-Studiengesellschaft forderte die USA dazu auf, die Kriegsübungen für den atomaren Präventivangriff auf die TVRK sofort einzustellen und ihre Truppen aus Südkorea unverzüglich abzuziehen. Bei der Demonstration wurde die Stellungnahme des Sprechers des Generalstabs der koreanischen Volksarmee, unsere Armee wird mit dem gerechten atomaren Schwert die Atomkriegskampagne der Aggressoren in Süden durchkreuzen, verlesen.